Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 58 und ich bin der Andi. Good morning, Left-Handers! Egal ob um- oder rückgeschult, heute ist nicht nur Freitag der 13., übrigens der einzige im Jahr 2021, sondern auch Welt-Linkshänder-Tag. Grüße gehen raus. Apropos Freitag der 13. Just heute beginnt auch das Remote Podstock 2021. Ideale Voraussetzungen, wie ich meine, egal welcher Hand man präferiert. Beim Podcasten geht's schließlich primär ums Reden, wobei man Linkshändern ja generell eine größere Kreativität nachsagt. Von Freitag, dem 13.08.2021 bis Sonntag, den 15.08.2021 könnt ihr, Interesse vorausgesetzt, Live-Podcasts hören, an Workshops teilnehmen, Streams genießen und oder am Lagerfeuer die Stimmen kennenlernen, die ihr sonst nur hört. Außerdem Fragen zum Thema Podcast stellen, zur Technik oder zum Anfang, falls ihr selbst mit dem Gedanken spielt, Audio in die Welt zu senden, aber noch nicht ganz so wisst wie. Was? Kurioser Gedanke? Nein, eher inflationär. Wer macht das noch nicht? Das Ganze virtuell und je nachdem gegebenenfalls in Ton, Bewegtbild und bunt. Wenn ihr euch dort angemeldet habt, lauft ihr als Pixelgrafik durch eine virtuelle Welt und könnt mit anderen interagieren. Per Audio und oder Video, sofern ihr zum Beispiel eine Webcam habt. Ist ganz nett. Zumindest war es das im letzten Jahr und es sind viele überwiegend nette Menschen dort. Aber auch ich werde wohl selbst zeitweilig dort vorhanden sein. Hütet euch also vor dem lilafarbenen Zelt. Nicht jedem, aber dem. Zelten in meinem Alter geht ja noch gerade eben so. Virtuell. Vielleicht sieht man sich ja. Genug des Positiven. Kommen wir zum diesjährigen Sommer. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Mit Themen von Juni bis September und Urlaub im Dezember. Sommerloch im Regenloch, kein Urlaub, dafür Corona. Die Zahlen steigen erwartungsgemäß proportional meiner Misanthropie und ich kann die Polemik der Politiker nicht mehr ertragen. Erwartungsgemäß ließen sie wertvolle Zeit verstreichen, erwartungsgemäß beginnt die Schule ohne Luftfilter. Erwartungsgemäß muss man letztere erst europaweit ausschreiben, sofern man überhaupt erwägt, sie anzuschaffen. Erwartungsgemäß erhält mutmaßlich der billigste Anbieter den Zuschlag, dessen Produkte nicht die notwendige Gesamtqualität hergeben, denn erwartungsgemäß wird mutmaßlich kein anständiges Pflichtenheft erstellt worden sein, beziehungsweise Erstellende konnten nicht wissen, dass neben der Filterwirkung möglicherweise der Schallpegel eine unterrichtsbeeinträchtigende Rolle spielen könnte. Erwartungsgemäß hätte dann wieder niemand etwas ahnen können. Oder so. Oder so ähnlich. Dabei wussten diese, denkt euch an dieser Stelle die beleidigende Fluchtriade eines Bierkutschers, ganz genau, dass die Zahlen durch die Decke gehen werden. Weshalb sonst hätte Laschet und Konsorten in NRW vorsorglich die Inzidenzstufe 3 gekippt, damit er nicht noch kurz vor knapp die Gastrolobby gegen sich aufbringt? Heute verprelle ich NRW, morgen ganz Deutschland, war offenbar keine Option für den Wahlkampf. Ach, ich wiederhole mich aber. Stillschweigen ist ja auch keine Option. Das würde erfahrungsgemäß als stille Zustimmung gewertet. Stillschweigen auch in Anbetracht des Klimas keine Option. Aber auch das wollt ihr nicht hören. Bei Gelegenheit können dann Kitz und Kantereit ihren Song umschreiben. Wir leben in einem Klimabunker. Hurra, unsere Welt geht unter. Hurra, unsere Welt geht unter. Alles kein Problem. Wenn Deutschland mehr Kohle fördert als USA und Russland zusammen, wer verstromt die eigentlich genau? Wir? Grundsätzlich egal, denn gäbe es die nicht auf dem Markt, könnte die niemand verstromen. Ja, dann würden das andere Länder fördern und eben die dran verdienen. Aus idealistischen Gründen auf Profit und Wachstum verzichten? So kann man doch keine Wirtschaft entfesseln, würden die Wirtschaft-Houdinis der CDU jetzt entgegnen, würden sie das hören. Aber dazu, also zur Kohleförderung, darf ich ja streng genommen nichts Negatives sagen, denn ich habe ja eine Ölheizung, ein Kompakt-SUV mit Benzinmotor und einen Gasgrill. Genauso wenig, wie ich mich darüber echauffieren darf, dass eine Heulsuse vor laufender Kamera ein Pferd verprügelt oder laut TrainerInnen verprügeln soll, weil ich tote Tiere esse. Bitte nicht falsch verstehen, die hat den Gaul nicht wegen meiner Essgewohnheiten verprügeln sollen. Wegen meiner Essgewohnheiten darf ich nur nichts sagen. Obwohl, was ich esse, ja immerhin schon tot ist. So ein Schnitzel stört es mutmaßlich nicht, postmortem weichgeklopft zu werden. Das Schwein wurde bei Aufzug und Hege gequält, wirft jetzt sicher jemand ein, womit er sie mutmaßlich auch recht hat. Weshalb ich lieber Wild esse, weil so ein Wild wenigstens ein paar ungequälte gute Jahre hatte. Also draußen im Wald. Aber dann kam ein Mörder und hat es totgeschossen, schreien die Nächsten. Jäger sind überhaupt nur Mörder, sagen sie. Die knallen Tiere ab zum Vergnügen. Ja, auch das mag sein, aber sagen wir mal, wir verböten die Jagd. Wie schnell hätten wir einen ausufernden Wildbestand? Da wir derzeit einen regulierten Wildbestand haben, wie könnten wir sicherstellen, dass lokal bestimmte Arten nicht überhand nehmen? Dann vermehren sich die Wildschweine in den Maisfeldern und die Wölfe in den Schafsherden und dann schreien wieder alle Bauern nach Schutz vom bösen Schwein, die Hirten nach Schutz vom bösen Wolf und die Hühnerhalter nach Schutz von Fuchs und Marder. Egal. Schreien lassen. Das gäb's dann halt nicht mehr. Schutz. Und alles abknallen, was einem vor die Flinte läuft? Wildschweine werfen hier zum Beispiel locker dreimal im Jahr. Da hat sich das Thema Maisernte relativ zügig erledigt. Dann haben VegetarierInnen halt Pech gehabt. Und der Wald als Erholungsgebiet? Naja, wenn sich die Fauna nach Gusto entwickeln darf, haben wir zumindest regelmäßig Nachrichten. Auch im Sommer. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wald eben. Darf ich eigentlich darüber reden? Als Karnivore? Klimasünder? Urlauber? Nee, ich glaube, dürfen dürfte ich nach Ansicht einiger nicht. Aber ich mach's trotzdem. Steht ja auch nirgendwo, dass man zwingend eine Ahnung davon haben sollte oder muss, worüber man redet. Insbesondere in der Politik. Erwähnte ich eigentlich, dass wir im Oberbergischen Kreis inzidenztechnisch wieder über 50 sind? Eigentlich. Uneigentlich sind wir damit im Vergleich zu letztem Jahr wohl möglich über 100. Warum? Weil die Anzahl Geimpfter und Genesener in die Inzidenz eingehen, aber meist nicht infiziert sind oder sich nicht testen lassen, weil genesen bzw. geimpft. Würde man realistisch die Inzidenzzahl anhand der übrigen berechnen, läge sie viel höher. Das meint zumindest sinngemäß der Herr Lauterbach. Ein guter Einwand, wie ich finde. Aber da wir ja diese Inzidenzstufe 3 ohnehin ausgesetzt haben, ändert sich nicht viel. Das heißt, wir rutschen von der 1 in die 3, bleiben in der 2, obwohl wir uneigentlich in der 4 wären, die es... Gibt's die eigentlich? Was ist denn über 100? Wieder alles zu? Mitnichten. Das heißt, ich gehe nicht davon aus. Niemand hat die Absicht, mich in dieser oder anderer Angelegenheit positiv zu überraschen. Weder vor der Wahl, noch danach. Womit wir im Arsch wären, aber auch damit erzähle ich euch sicher nichts Neues. Zurück ins Sommerloch. Wenn ich schon keine Neuigkeiten und nichts Positives zu berichten habe, könnte ich zumindest die Geschichte von Solang Grün weitererzählen. Hier also Solang Grün, Kapitel 7 bis 9. Kapitel 7. Solang Braun sitzt entspannt auf seiner Präsenterpackung Holzhackschnitzel und genießt den Blick auf jenen goldenen Buttpuller am blauen Band. Eigentlich hat er es gut getroffen mit Scorpio, seinem Lieblingsskorpion und dem Buch, welches ihm einen gewissen Freiraum bietet. Nicht wahr, Scorpi? Wir haben's schon gut. Da sagst du was, antwortet Scorpi und verspeist genüsslich eine Hausstoppmilbe. Ein Paradies. Wie gut, dass hier nicht dauernd geputzt und gewischt wird. Ich glaube, das liegt an dem Vierbeiner, erwidert der Käfer. Der bringt immer eine ganze Menge Dreck mit und manchmal auch Reste. Weißt du noch, als er in die Kröte gebissen hat? Jo, amüsiert sich der Bücherskorpion, ein Bild für die Götter. Solang Braun versucht dazu passend zu schmatzen, was ihm aber nicht wirklich gelingt, weil Käfer keine Zungen haben. Bevor er sich jedoch darüber ärgern kann, kommt der Hund durch den Flur gestürmt und ins Wohnzimmer. Dort liegt sein Bett, eine alte Matratze, auf der es sich bequem macht. Es dauert nicht lange, dann schläft er ein. Es wird dunkel im Haus. Der Hund stand zwischenzeitlich auf, fraß und liegt seitdem wieder dösend auf der Matratze, alle Viere von sich gestreckt. Solang Braun beobachtet ihn. Er scheint zu träumen, zuckt mit den Pfoten und gibt juchzende Töne von sich. Wahrscheinlich jagt er im Traum irgendetwas hinterher. Einen Moment später trifft er mit dem Hinterlauf die Vitrine. Solang Braun hätte eine kleine Vibration und das obligatorische Scheppern der Glastüren erwartet, doch mit einer jähen blitzartigen Entladung blauen Lichts rechnet er nicht. Der Hund springt erschreckt auf und bellt die Vitrine an, in der Geocoins aus ihrer Halterung gefallen sind und das Buch umgefallen ist. Während ein blaues Leuchten wie Elmsfeuer über den goldenen Buttpuller züngelt, geht das Licht an. Aus, kommandiert Paranoix verärgert, den der Lärm aus dem Bett geholt hat. Alte Männer reagieren nicht selten unwirsch, wenn man sie jäh des wenigen Schlafes beraubt, der ihnen zwischen den im Alter blasenbedingt notwendigen Toilettengängen verbleibt. Der Hund verstummt und humpelt aus dem Raum hinaus durch den Flur in die Küche zu seinem Wassernapf, während Paranoix die Vitrine öffnet. Was war hier los? Naja, antwortet der Käfer. Der Hund hat geträumt und wie so oft vor die Vitrine getreten. Dann gab es ein rumsblaues Licht und einiges fiel um. Du weißt, was das bedeutet? Ja, es gab eine Erschütterung der magischen Aura. Nachdem er den Inhalt der Vitrine wie vordrapiert hat, was ihm leicht fiel, da sich die staubfreien Areale im Laufe der Zeit den Gegenständen angepasst hatten, begibt Paranoix sich wieder ins Bett. Allerdings nicht, ohne sich vorzunehmen, später die Holde zu fragen, wo sie am Vortag mit dem Hund gewesen war. Die Trasse runter bis zum Viadukt, erläutert die Holde am nächsten Morgen beim Kaffee. War etwas Besonderes? Fragt Paranoix. Nicht, dass ich wüsste. Paranoix beschließt, den Käfer auf einen Ausflug zu entsenden. Selbstverständlich kann er das seiner Holden nicht sagen, hielte sie ihn mutmaßlich deshalb für verrückt. Er ist ohnehin schon wunderlich genug, wie sie findet. Auch missfällt ihr, wie sehr er an diesen Holzresten oder Jagdutensilien wie zum Beispiel dem Buttpuller hängt. Der Käfer sieht ja recht nett aus, aber der andere Kram nimmt ihres Erachtens in der Vitrine nur Platz weg. Überhaupt hätte sie die Vitrine gern auf den Sperrmüll geworfen, aber vermutlich dürfte sie dann mitgehen. An manchen Dingen rührt man besser nicht, hat sie als beste aller Ehefrauen gelernt. Für andere Dinge benötigt man stattdessen Zeit. Männer jenseits der 50 neigen nämlich zum Altersstarrsinn, bei einigen beginnt das jedoch früher. Paranoix gehört zu den Letzteren. Er erwähnte neulich, Selbstgespräche seien der Beginn des Irrsinns. Umso unverständlicher, dass er zuweilen murmelnd vor der Vitrine steht. Kapitel 8. Solang Braun fliegt die Trasse entlang. Der Himmel ist strahlend blau und klar. Die Sonne steht noch niedrig und die Bäume werfen lange Schatten. Es schaut nach einem herrlichen Sommertag aus. Nichts deutet auf ein besonderes Vorkommnis hin und er erkennt keinerlei magische Anzeichen. Wenn er schon einmal hier ist, könnte er gleich einen alten Bekannten besuchen, überlegt der Käfer. Und eine Weile später landet er auf der wohlbekannten Stelle seines Hauptasts. Solang Braun, vermeldet eine griesgrämige Stimme. Baum, erwidert der Käfer. Ich sehe, du stehst noch und hast sogar noch Blätter. Selbstverständlich, es ist Sommer. Wann, wenn nicht jetzt? Stimmt, da es nicht stürmte. Was führt dich her? Ich war gerade in der Gegend und dachte, fliege Baum besuchen. Das ist sehr nett von dir. Zumindest netter als der Frosch von gestern. Inwiefern? Daraufhin erzählt Baum dem Käfer die unliebsame Begegnung mit Solang Grün. Auf den Reim habe ich nicht mehr geantwortet und dann ist sie Richtung Fluss verschwunden, endet er seine Geschichte. Solang Braun überlegt. Ein magischer Frosch mit Eckzähnen könnte er der Grund sein, aber warum die Erschütterung? Baum mag ihn zumindest nicht und Bäume haben ein Ästchen dafür. Irgendetwas scheint mit dem Frosch nicht zu stimmen. Dem gilt es, auf den Grund zu gehen. »Ich muss zurück, alter Freund, aber ich komme wieder«, spricht der Käfer und brummt eilig los. Zurück in seiner Vitrine nimmt er auf der Präsenterpackung Holzhackschnitzel Platz. »Du wirkst angestrengt«, bemerkt Scorpi, bevor er sich den Rest einer Staubmilbe einverleibt. »Flieg du mal so weit«, entgegnet Solang Braun. »Du krabbelst den ganzen Tag nur zwischen den Seiten herum.« »Ja, aber auch nur, weil einem die gegrillten Staubmilben nicht ins Maul fliegen. Hast du denn etwas herausgefunden?« »Zunächst nicht doch. Dann habe ich einen Abstecher zu Baum gemacht und der hat mir etwas Merkwürdiges über einen Frosch erzählt. Ich neige zu behaupten, letzterer könnte das Problem sein.« »Ein Frosch.« »Ein spitzfindiger, unangenehmer Frosch, den Baum nicht mag. Und das will was heißen. Man müsste mehr über ihn herausfinden.« Dieser Ansicht war auch Paranoix, als der Käfer ihm eine Zeit später Bericht erstattet hatte. Allerdings hatte er keine Ahnung, wie er an diese Informationen kommen sollte. »Scorpi brachte mich in diesem Zusammenhang auf eine Idee«, merkte Solang Braun an. Da ist doch dieses Buch Kescherwelten. Darin ist dieses andere Buch Almanacht erwähnt, das mit den Ketten, in dem alles drinsteht, was war und was sein wird. Darin müsste doch auch etwas über diesen Frosch zu finden sein. Keine schlechte Idee, erwidert Paranoix, aber wo finden wir dieses Buch? Es müsste sich in einem Keller eines verfallenen Gasthofs befinden, circa eine Millisekunde entfernt. Kapitel 9. Wie reist man zunächst eine Millisekunde in der Zeit zurück? Das ist die Frage aller Fragen, und wie kommt man anschließend wieder ins Jetzt? Gibt es gegebenenfalls Alternativen? Wer hat seinerzeit den Almanach im Keller des Gasthauses angekettet, bevor die dortige Welt zerfiel? Das und viele andere Dinge stehen in einem Buch, welches derzeit unerreichbar scheint. Obwohl, bei näherer Betrachtung gibt es eine Konstante. Sie ist mehr oder weniger alt, knorrig, borkig und griesgrämig. Sein Name ist Baum. Baum kommt in jeder dieser Welten vor und ist auch in den Kescherwelten beschrieben. Baum steht dort im Wald in der Nähe eines Flusses unweit eines Viadukts. In beiden Zeitlinien des Buchs, wie auch im Jetzt. Naja, nicht ganz, denn im Jetzt ist er zwar ein Baum namens Baum, wäre aber ein einfacher Haselnussstrauch geworden, wenn er nicht zwischen den Wurzeln eines alten Baumes gewachsen wäre. Ein Rest der Magie, die diesem Baum, aus dem ein Tischler übrigens eine Vitrine schuf, innewohnte, ging auf den Keimling zwischen den Wurzeln über, und so wuchs aus der Haselnuss kein Strauch, sondern ein Haselbaum, der im Laufe der Jahre einen stattlichen Hauptast und eine tiefe, griesgrämige Stimme entwickelte. Baum könnte die Lösung sein, bemerkt Solangbraun. Für welches Problem? Fragt Scorpi. Na, für die Erschütterung neulich. Du weißt doch, diese Vitrine war mal ein Baum. Das Buch hier war auch mal ein Baum, entgegnet Scorpi. Mag sein, doch diese Vitrine war mal der Baum, und nun steht an seiner Stelle ein neuer Baum, und der redet genau wie Baum. Vielleicht ist es ja derselbe Baum, nur aus anderem Holz. Und? Das könnte erklären, warum es hier gerumst hat, als Baum den Frosch traf. Und wie hilft dir das weiter? Fragt Scorpi und beißt in eine Staubmilbe. Das weiß ich noch nicht, aber ich kriege das raus. Vorgestern habe ich Rasen gemäht. Eigentlich wollte ich das letzten Samstag machen, aber da begann es just in dem Moment zu tröpfeln, als ich den Rasenmäher draußen hatte. Aus diesem Grund war die Wiese, respektive der rahbehalmte Kleemoosteppich, bereits etwas höher. Ich kramte also den Rasenmäher raus und begann mit dem kleinen Stück vor dem Haus. Gerade hatte ich die erste Bahn gemäht, bemerkte ich ein frühstückstellergroßes, lokal begrenztes Gewusel. Bei näherer Betrachtung nicht nur an einer, sondern an mehreren Stellen. Es handelte sich allesamt um geflügelte Ameisen. Sie waren aber nicht nur auf dieser Fläche. Auch neben und hinter dem Haus befanden sich diese Stellen, aus denen hunderte geflügelter Ameisen krochen. Befand ich mich in einem Horrorfilm? Steht das Haus etwa auf einem riesigen Ameisenhaufen? Wir schreiben das Jahr 2021. Vor 25 Jahren wurde davor gewarnt, dass der Klimawandel die Erde irreversibel verändern würde. Die Warnung verhallte ungehört. Zu verlockend waren Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Profit. Und die Ameisen harrten aus. Dicht unter der Oberfläche, meist ungesehen, freuten sie sich über die wohlige Wärme in ihren Bauten, unter den Verbundsteinpflastern, den Grasnarben und in den Wäldern. Dort vermehrten sie sich, unerkannt, billiardenfach, und warteten. Warteten auf den Tag, an dem sie die Menschheit von der Erde tilgen und die Welt übernehmen würden. Eine neue globale Weltordnung sollte beginnen, in der die Ameisen als Führerschaft die entscheidende Rolle... Selbstverständlich nicht. Von Führerschaft und neuer Weltordnung träumt derzeit nur ein dauergrinsender Ranwanzer. Im Gegensatz zu dem Ameisen durchaus die heimlichen Herrscher der Erde sein könnten. Wie die TU Chemnitz im Januar 2013 vermeldete, gibt es weltweit schätzungsweise 10.000 Billionen Ameisen, die zu 9.500 Ameisenarten gehören und etwa gleich viel wiegen wie alle Menschen der Welt zusammen. ScienceBlocks.de schätzte die Anzahl im Jahre 2010 auf ca. 15 Billiarden und verschiedene andere Quellen schreiben von 10.000 bis 13.000 Arten. Es bleibt mysteriös. Wie immer mutmaßt der Mensch, weiß aber wenig. Wie auch immer sollen in Europa ca. 180 Arten verbreitet sein. Sei es drum, an diesem Mittwoch, vorgestern um genau zu sein, war für die Ameisen im Oberbergischen offenbar der perfekte Tag. Denn als ich das Erlebnis meiner Holden erzählte, sagte sie mir, dass an ihrer Arbeitsstätte just an diesem Tag ebenfalls geflügelte Ameisen schwärmten. Wie kommt das? Ich hab's mal gegoogelt. Geflügelte Ameisen sind im Grunde ganz normale Ameisen. Bei der Geburt wurden sie allerdings dazu bestimmt, neue Staaten zu bilden. Im Gegensatz zur normalen, sterilen Masse der Ameisen, Soldatinnen, Arbeiterinnen, Wächterinnen, werden aus einigen unbefruchteten Eiern Männchen und aus einigen befruchteten Eiern Weibchen. Weil diese Geschlechtstiere im Bau besonders gehegt und gepflegt werden, werden sie viel größer und bekommen Flügel. Dann warten sie auf den perfekten Tag im Hochsommer, wenn es trocken ist, warm und windstill, das heißt auf perfektes Flugwetter für ihren Hochzeitsflug. Zeitgleich starten dann plötzlich jeweils Flugameisen einer Art aus unterschiedlichen Kolonien, bilden große Schwärme, in denen sich während des Fluges die Weibchen jeweils mit mehreren Männchen paaren. Wie so oft in der Natur sterben letztere nach der Paarung. Die Weibchen hingegen beißen sich die Flügel ab und werden Königinnen. Sie bilden ihren eigenen Staat und mit dem Samen der Männchen, den sie aufbewahren, produzieren sie wiederum neue Geschlechtsameisen. Die warten dann im Neubau, bis ich im nächsten Hochsommer wieder Rasen mähe. Quatsch, die warten selbstverständlich auf perfektes Flugwetter. Und mit dieser Bombensensation versinkt diese Konserve im Sommerloch. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 58 von Freitag, den 13. August 2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Brief, Karte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Flugameise oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, beißt nicht eure Flügel ab, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.